schneit ja keine Rosen und es regnet keinen Wein. Die Jungbrunnen sind schon lang versiegt, der Sänger singt sein Lied, das lügt. Und grauer Städtemauern lassen Blumenkinder trauern um den toten Sozialismus und den 68er-Traum. Fünf Wildschwäne sind schon lang verschollen überm Meer. Ein Wintermärchen längst erzählt, ein Demokrat hat sich verwählt. Laut Staaten in den Drähten, aus entfernteren Geräten, ballern Kinder Pornos in die Welt vom virtuellen Raum. Ein schmelzender Planet, der den Lauf der Geschichte richtig versteht, wirft jeden Morgen seine Sonne auf den Weg. Ein schmelzender Planet, der den Lauf der Geschichte richtig versteht, wirft jeden Morgen seine Sonne auf den Weg. Ein Bettelmann hat Hochzeit und ein Fernsehspiel fängt an. Die Samstagnacht ist zäh und leer, der arme Esel trägt so schwer an seinen drei Gefährten, welche Freundschaft ihm gewährten. Hohe Tannen, weisen Sterne, wahre Freundschaft weist die Zeit. Ein jedes ist geliehen, heute kommt der Dieb am Tag. Wenn ich einmal reich wär, stünd ich mit Sicherheit auch vor Gericht. Lasst Abschied nehmen, Brüder, Strafvollzüge gehen vorüber. Und es schneit ja keine Rosen und es regnet keinen Wein. Ein schmelzender Planet, der den Lauf der Geschichte richtig versteht, wirft jeden Morgen seine Sonne auf den Weg. Ein schmelzender Planet, der den Lauf der Geschichte richtig versteht, wirft jeden Morgen seine Sonne auf.